Naja, zum einen ist es so, dass das wahrscheinlich eine Chimäre war, als man damals diesen Spruch "Wir sind das Volk" als einen positiven, emanzipatorischen gedeutet hat. Das war zwar sicherlich in den ersten Tagen dieses Aufstandes, wenn man es mal so nennen darf, in der DDR der Fall, also wo es einfach darum ging, sich gegen die Machthaber zur Wehr zu setzen, aber das kippte sehr, sehr schnell und auch der Spruch kippte dann ja sehr, sehr schnell in ein "Wir sind ein Volk", ne? Also womit dann die sogenannte Wiedervereinigung eingeläutet wurde und diese wurde dann auch erwartungsgemäß gleich mit brennenden Asylbewerberheimen gefeiert. Ja, das ist eben die Krux bei dem Völkchen im Volk. In anderen Ländern haben wir einen anderen Begriff. Die Franzosen sagen Peuple, die Engländer sagen People, also die Leute. Im deutschen Kontext würde man wahrscheinlich dann eher von Völkerung als von Volk sprechen. Wenn jetzt dieser Begriff wieder auftaucht, hat das wahrscheinlich zwei Gründe. Der erste ist der, dass man versucht, diesen positiven Rückbezug zu 89 zu setzen. Also wir hier unten gegen die da oben. Zum zweiten ist es aber so, dass sich genau dieses völkische Gehalt des Begriffs leider Gottes bis heute gehalten hat. Es ist ja auch nie etwas dagegen unternommen worden. Wir haben seit den 90er Jahren in weiten Teilen Ostdeutschlands zumindest national befreite Zonen, zum Teil auch in Nordrhein-Westfalen national befreite Zonen. Und es ist nie gegengesteuert worden. Es waren aufgegebene Regionen. Sozusagen dieses völkische Gedankengut konnte da weiter blühen. Und das finden wir jetzt in diesen neuen Bewegungen wieder. Ja. Wie sehen denn da die Vorstellungen eines Volkes heute aus, wenn da gerufen wird, wir sind das Volk? Also wie einheitlich sind denn da diese Vorstellungen und die Bewegung damit auch von Pegida, Legida und den Montagsmahnwachen? Und auf den ersten Blick ist es ja sehr heterogen. Also uns wurde damals gesagt, naja, ob das nicht ein bisschen unlauter wäre, als wir uns an die Arbeit an dem Buch machten, die Montagsmahnwachen und Pegida gleich zusammenzuschmeißen in einen Pool. Aber ja, inzwischen kann man verfolgen, dass es viele so betrachten und das auch zu Recht, obwohl natürlich die Heterogenität weiterhin angelegt ist. Bei den einen haben wir vor allen Dingen Leute, die aus dem linken Spektrum kommen, sich aber nun national respektive völkisch äußern. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen den klassischen rechten Spießbürger. Beide allerdings greifen sehr gerne auf Verschwörungstheorien zurück, um ihre Haltungen zu untermauern. Beide zeichnet eine Sehnsucht nach dem starken Mann aus. Also wir haben auf beiden Seiten diese völlig irrsinnige Begeisterung für Putin, der nun weiß Gott kein Linker und kein Antikapitalist ist, aber von den Montagsmahnwachen als solcher beschrieben wird, während auf Pegida-Seite man in Putin völlig zu Recht den Identitären und Ethnopluralisten sieht. Aber was, ich glaube, die Bewegung wirklich eint und auch wenn manche vormals Linke bei den Montagsmahnwachen das nicht gerne zugeben mögen, ist tatsächlich der identitäre Aspekt. Also weite Teile der Linken haben sich inzwischen auf einen Ethnopluralismus wieder zurückgezogen und den Internationalismus aufgegeben. Nun aber zu diesem Begriff des Volkes oder auch des Völkischen, da geht ja auch überhaupt gerade diese so viel beschriebene Angst einher, ja, das deutsche Volk sozusagen stirbt aus, weil hier so viele Menschen herkommen, die quasi nicht zugehörig sind. Was zeigt denn sich da eigentlich, was so eine Vorstellung von einem Volk ist da, also so mit exklusiv und wie inklusiv ist denn dieser Begriff Volk da aufgeladen aktuell? Das ist das Problem, also dieser Begriff Volk greift immer so auf das Ethnische zurück, ne, auf eine ethnische Gemeinsamkeit. Das war ja schon bei der sogenannten Wiedervereinigung so, unsere Brüder und Schwestern war ja damals immer der Begriff, die Brüder und Schwestern im Osten respektive im Westen. Das Absurde daran ist, dass dieser Volksbegriff natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist ein Begriff, den man vielleicht noch bei der Völkerwanderung anwenden kann, wo man von irgendwelchen Stämmen spricht. Aber wenn man sich in einem normalen deutschen Telefonbuch umguckt, wird man feststellen, allein anhand der Namen, die Leute haben alle möglichen Wurzeln. Da sind polnische Wurzeln, russische Wurzeln. Es gibt dieses geschlossene Volk als solches gar nicht. Wenn jetzt trotzdem mit dem Begriff operiert wird, dann ist das eigentlich eine Kleingartenperspektive. Das Land, also die Nation als Kleingarten, in dem wir uns glauben, noch halbwegs auszukennen und draußen die böse, feindliche Welt. Und wir müssen in unserem Kleingarten aufräumen, für Sauberkeit sorgen und wir müssen hohe Zäune ziehen, damit die böse Welt nicht in diesen Kleingarten hineinkommt. Dass das Ganze unter so einem ethnischen Signet daherkommt, ist vor allem eine Absurdität, aber leider eine sehr mörderische. So viele Menschen, wie da jetzt gerade seit über einem Jahr schon auf die Straße gehen, da bezeichnen Sie sich ja selber gerne auch schon als Bewegung oder Volksbewegung. Davon ausgehend, welchen Charakter könnte man denn dieser sogenannten Bewegung geben? Inwiefern handelt es sich da so um eine soziale Bewegung, die soziale Themen zum Inhalt haben, oder wo würden Sie die denn platzieren? Es ist eben keine soziale Bewegung. Also das Soziale in dieser ganzen Bewegung kommt nur insoweit vor, als dass man sagt, wir wollen unseren Hartz-IV-Satz nicht auch noch mit irgendwelchen dahergelaufenen Afrikanern teilen. Eine soziale Bewegung wäre die, die Besitzverhältnisse in Deutschland auf den Kopf zu stellen oder zumindest in Frage zu stellen. Das wäre eine soziale Bewegung, aber das ist hier überhaupt nicht angelegt, sondern ganz im Gegenteil, es geht hier um Ressentiments. Es geht hier nur um Ressentiments und selbst an der Stelle, wo es sich gegen die da oben wendet oder gegen eine Finanzoligarchie wendet, ist das eigentlich kein antikapitalistischer oder sozialer Ansatz, sondern was hier dämmert, das beschreiben ja auch mehrere Autoren im Buch, das sind antisemitische Ressentiments. Und das ist keine, wie auch immer, geartete intellektuelle Auseinandersetzung mit dem, was Kapitalismus ist oder wie Kapitalismus funktioniert. Sie haben schon gesagt, dass sich jetzt wieder so auf dieses Volk auch berufen wird. Das ist auch eine Konsequenz daraus, dass eben damals keine Konsequenzen gezogen wurden aus den national befreiten Zonen, die es dann nach der Wiedervereinigung gab, vor allem in vielen Landstrichen in Ostdeutschland. Also dass das so irgendwie hingenommen wurde. Aber wie kann man denen denn da jetzt aktuell auch begegnen? Oder welche Größe von Bewegungen sehen Sie denn da oder auch Gefahr? Es wird öfter mal dieser Rückbezug auf die 90er Jahre gemacht. Das ist einerseits verständlich, denn ja, überall brennen Flüchtlingsheime, das war in den 90er Jahren auch so. Mit dem Unterschied vielleicht, dass in den 90er Jahren dieses Phänomen, wenn ich es mal so nennen darf, in Westdeutschland nicht so verbreitet war. Also wir haben ja heutzutage in Bayern genauso viele brennende Flüchtlingsunterkünfte wie in Sachsen. Das ist also insofern schon ein signifikanter Unterschied zu den 90er Jahren. Dann gibt es zwei weitere Unterschiede zu den 90er Jahren, einen positiven und einen negativen. Der negative, um mit dem anzufangen, ist eben der, dass wir damals von einer geschlossenen rechtsextremen Geisteshaltung ausgehen konnten bei den Leuten, die sich dort positionierten oder die im Flüchtlingsheime angriffen. Das ist heute nicht mehr der Fall, sondern das reicht weit in die Linke hinein. Das ist eben dieses Querfront-Phänomen und auch die sogenannte bürgerliche Mitte, also das ist, die ich persönlich für eine Chimäre halte. Der zweite Unterschied aber, und das ist der positive, ist der, dass wir heute eben auch in Ostdeutschland überall Willkommensbewegungen haben. Und die werden dann oft verspottet als Gutmenschen. Tatsächlich aber wird hier ganz vernünftige Arbeit geleistet, auch in kleineren und mittleren Städten. Das Komische ist, dass es in den einzelnen Regionen teilweise Kleinstädte gibt, die nebeneinander liegen. Die eine ist völlig in der Hand von sogenannten besorgten Bürgern und die andere ist völlig in der Hand von Willkommensinitiativen. Aber der Punkt ist, es gibt diese Willkommensinitiativen, sie wirken. Und ja, also ich bin da nicht ganz ohne Hoffnung. In bestimmten Kreisen wird oft so von Anfang an sämtliche Hoffnung aufgegeben und gerade auch immer dieser Bezug auf Ostdeutschland, Ostdeutschland, Dunkeldeutschland. Ich denke, dass das falsch ist. Wir müssen wirklich versuchen, diese kleinen Fortschritte auch zu sehen und da weiterzumachen. Ich denke, das ist die einzige Chance. Also Bildung und Aufklärung, die langsam einsickert. Leider ist es so, dass die aktuelle größere politische Lage, also die Entwicklung Europas, dem völlig entgegensteht. Wir erleben da ja, wie ein Land nach dem anderen sich abschottet und da ist ja Deutschland steht sogar noch relativ gut da im Vergleich, aber auch nicht mehr lange sicherlich. Und Sie haben ja auch in Ihrem Vorwort des Buches eigentlich so ein bisschen die Verantwortung auch der Medien oder der Journalisten auch angesprochen in so einer Berichterstattung, nämlich über Pegida und ja Montagsdemos, in der sich viel auch an Zahlen aufgehangen wird, also wie viele Menschen sind auf die Straße gegangen. Wenn es ein paar Tausend waren, dann wird regelmäßig berichtet. Wenn es weniger waren, dann vielleicht weniger berichtet, sodass da in den Nachrichten es ja so eine Entwicklung manchmal gar nicht oder so eine inhaltliche Auseinandersetzung nicht sich abzeichnen lässt. Welche Verantwortung hat da auch Ihrer Meinung nach im Journalismus in der Betrachtung dieser Querfrontbewegung und wenn es gerade eben wieder um ja so dieses völkische Element dessen geht? Ja, sicherlich ist die Verantwortung der Presse groß. Wir müssen an der Stelle wahrscheinlich über den Begriff Lügenpresse reden. Lügenpresse ist ja eigentlich Nazi-Jargon und wird von beiden Teilen dieser Bewegung, also sowohl dem vorgeblich linken Teil als auch dem rechten Teil, dem eindeutig rechten Teil, verwendet. Ist natürlich Quatsch. Eine Lügenpresse in der Form, wie Sie das meinen, die gibt es gar nicht. Andererseits darf man sich jetzt auch nicht dazu hinreißen lassen, den aktuellen Zustand unserer Presse zu verteidigen. Denn faktisch ist es so, dass unsere Presselandschaft inzwischen sehr ausgedünnt wurde. Das heißt, die Redaktionen wurden sehr ausgedünnt. Journalisten sind in der Regel völlig überarbeitet. Die meisten Zeitungen schreiben nur noch oder bestehen fast ausschließlich nur noch aus freien Journalisten. Freie Journalisten können aber von ihren Beiträgen in der Regel nicht leben. Was tun sie? Sie machen auch Auftragsarbeiten. Das heißt, sie schreiben für PR-Agenturen. Und da gerät dann halt schon mal der Auftraggeber und die neutrale Sichtweise durcheinander. Und das ist ein Zustand, den wir in der Presse haben, ganz abgesehen von dem, was ja schon lange bekannt ist, dass die meisten Zeitungen sich ja, oder fast alle Zeitungen sich ja ausschließlich über Anzeigen finanzieren. Also das bisschen Geld, was sozusagen am Kiosk verdient wird, ist ja eher nur noch ein Zubrot. Insofern haben wir nur noch sehr begrenzt heutzutage eine Presse, die bereit ist, sich längerfristig und intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, sondern jeder schielt natürlich für die Anzeigenkunden auf Auflagenhöhe. Und das heißt, alle versuchen immer nur, den heißen Scheiß der Saison zu bringen. Und dann halt mal 100 Asylbewerberheime auf einen Schlag brennen, sozusagen, dann ist das eine Nachricht. Wenn aber in den Monaten danach noch hunderte von Asylbewerberheimen brennen, dann findet man es irgendwo auf Seite 8. Die Sensation ist sozusagen schon vorbei, obwohl die Entwicklung weitergeht. Die Entwicklung kontinuierlich zu verfolgen, das wäre eigentlich die Aufgabe der Presse. Das passiert leider nicht. Aber es passiert durchaus, oder ein Beitrag dazu liefert Ihr Sammelband Vorsicht Volk, in dem ja wirklich verschiedenste Autoren und Autorinnen auch verschiedenste Themen angepackt haben. Sie haben gerade schon benannt, einen Artikel gibt es zur Lügenpresse. Es wird das Thema oder der Begriff Querfront behandelt, genauso eben wie Volk und so weiter. Wie gehen da all die Themen so zusammen? Also wie würden Sie sagen, was so Sie für eine Aussage mit dem Sammelband Vorsicht Volk treffen wollen? Ja, was wollen wir für eine Aussage treffen? Also man startet ja in so ein Projekt rein mit einer vagen Grundidee, die man in einem Exposé formuliert. Und das war eben die Frage, mit der wir auch in das Gespräch gestartet sind. Was sind das eigentlich für Bewegungen? Sind das Volksbewegungen? Und wenn ja, was will dieses Volk? Und was ist das überhaupt, dieses Volk? Das war so ein bisschen die Aufgabenstellung. Wenn man eine Anthologie macht, weiß man nie, wo man am Ende landet. Grundsätzlich ging es uns darum, und so haben wir dann auch die Autoren ausgewählt, die wir angesprochen haben, uns ging es darum, das Thema möglichst weit gefasst, aber auch vor allem in seinen Facetten zu erörtern. Diese unterschiedlichen Themenbereiche. Also was begegnet uns auf diesen Demos, bei Montagsmahnwachen, bei Pegida, bei besorgten Bürgern? Was sind die Themen? Eben beispielsweise Lügenpresse, Putin und so. Und wir haben dann versucht, die entsprechenden Autoren zu finden, um jedes dieser Themen gesondert zu betrachten einerseits und andererseits auch die Autoren zu finden, die dann sozusagen die Überfliegerartikel schreiben und diese Themen zusammenbringen. Und ja, ich glaube, das ist relativ gut gelungen im Endeffekt. Weil ich fürchte, wenn man jetzt sozusagen den wissenschaftlichen Ansatz gemacht hätte und ich sage mal, meine Mitherausgeberin Manja Prekels und ich, wir hätten uns hingesetzt und hätten 2 Jahre an einer wissenschaftlichen Untersuchung über diese Bewegungen geschrieben, hätte das 2 Nachteile gehabt. Erstens, wir wären langsam gewesen, das Buch wäre viel später erschienen. Zweiter Nachteil wäre gewesen, dass man wieder nur einen begrenzten Kreis von Menschen erreicht, die bereit sind, sich mit so einer wissenschaftlichen Analyse überhaupt auseinanderzusetzen. Was wir gemacht haben, war eben ein Buch herzustellen, was in kurzen Aufsätzen relativ klar, relativ deutlich, möglichst ohne Fußnoten, das war auch die Vorgabe an die Autoren, bestimmte Teilaspekte untersucht und zusammenführt, um sozusagen Menschen zu erreichen, die nicht wissen beispielsweise, was sie von den Montagsmahnwachen halten sollen. Also wir hatten das bei Lesungen, da saßen junge Linke, die an Montagsmahnwachen teilgenommen haben, die schon wussten, da ist irgendwas komisch, die es aber selber nicht wirklich beschreiben konnten. Und denen versuchen wir Argumente an die Hand zu geben. Also das klingt jetzt so furchtbar sozialpädagogisch, aber so ist es dann auch wieder nicht gemeint. Es geht einfach darum, hier eine Debatte anzuzünden, und das hat glücklicherweise auch ganz gut funktioniert.